Hallo und herzlich willkommen zum Kapitel-Review des One Piece Manga Kapitels 861 hier bei Bing Stammtisch. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine, mit dabei ist auch noch der Kevin. Hallo. Hi. Und das Kapitel, dem wir uns heute widmen wollen, ist wie gesagt 861 mit dem deutschen Titel Der perfekte Schauspieler. Ja. Inhaltlich passiert ehrlich gesagt nicht so viel. Wir gehen in die finale Phase der Hochzeitsplanung, bekommen einige Interaktionen zwischen den Menschen da zu sehen. Capone hat so ein bisschen seinen Moment alleine mal, könnte man so sagen, die Strohhüte schlafen. Und ja, vielleicht um am Anfang mal anzufangen, wir bekommen ein sehr cooles Coverbild. Also auf jeden Fall für jeden Katzenliebhaber. Ich hab so das Gefühl in letzter Zeit, also Nikomamushi ist, glaube ich, so ganz schnell einer der beliebtesten Charaktere in One Piece geworden. Ja, weil er eine große Katze ist. Ja, aber Inuarashi ist ein großer Hund und der ist halt nicht so beliebt, glaube ich. Weil, also allein, Ja. dass er immer Lasagne isst und so, das sind halt so richtig geile Garfield-Klischees noch dabei. Ja. Nee, freut mich auf jeden Fall, dass das scheint ja dann ein relativ neuer Wunsch zu sein. Bei den anderen, das hätte auch vor 3 Jahren gewünscht werden können. Ich bleibe aber dabei, ich will langsam wieder Cover Stories haben und keine Wünsche. Ja, Cover Stories. Habe ich auch wieder Bock drauf. Ja, rein ins Kapitel bekommen wir erstmal Vito zu sehen, der so ein bisschen Lysop-mäßig agiert, würde ich mal sagen. Also ihm wird auf einmal klar, so, ups, das ist ja gar nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn wir gegen die alle antreten müssen, sieht es aber ganz, ganz düster aus. Ja, und Capone ist da relativ, ja, lässt den Pragmatiker raushängen, würde ich mal sagen. Und lässt sich davon jetzt nicht so besonders beirren. Hat man hier vorher, man sieht ja jetzt die älteste Tochter, Kompott. Hat man die schon mal vorher richtig gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal. Also Sehen wir sie jetzt zum ersten Mal, ich glaube, diese Kopfbedeckung wäre mir irgendwie ja, im Gedächtnis geblieben. Ich finde es aber schön, mal ein Kind zu sehen, was Big Mom wirklich so, also ich will jetzt nicht sagen ähnlich sieht, aber schon eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, würde ich ähnlicher mal als sagen. Smoothie. In jedem Fall und wahrscheinlich auch, also ich meine Lola, Pudding, das sind jetzt alles Charaktere, die Big Mom nicht unbedingt aus dem Gesicht geschnitten sind. Da fragt man sich sowieso, wie hat denn Big Mom zusammen mit Pound Lola und Chiffon bekommen? Also da ist ja gar nichts von beiden irgendwie auch nur ansatzweise eine Ähnlichkeit. Ja, wie sich da die Gene zusammensetzen. Es ist und Ja. bleibt ein Rätsel. Wir bekommen auf jeden Fall nochmal einen schönen Überblick von den Monstern, die anwesend sind. Hat es, glaube ich, ja, Vito genannt. Da ist natürlich auch Karakuri nochmal da, Katakuri so. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall bei Katakuri bleiben. Hatten wir letzte Woche schon. Ja. Dogtooth ist auf jeden Fall ein sehr bescheuerter Name. Ich weiß nicht, was die Übersetzer sich dabei gedacht haben. Ja. Ja, Smoothie, nachdem wir das letzte Mal die Giraffe gesehen haben, die leiden musste, Jetzt jetzt. ist die Jungfer dran. Genau, die angeblich 1000 Männer auf dem Gewissen hat. War das nicht so? Irgendwas wurde da, glaube Das ich, weiß ich nicht mehr. letztes Kapitel gesagt. Aber das ist ja wohl eine Teufelsfrucht, die sie ja. Sie kann Leute auswringen. Ja. Aber das ist auch wieder so eine Teufelsfrucht. Ja. Okay, die gibt's dann halt, aber da kannst du auch nicht viel anfangen, so. Das haben wir aber in dem Arc, finde ich, ganz viel. Ja. Dass die einfach für den Arc die Teufelsfrüchte da waren. Wenn man jetzt vorher sagt, okay, Dressrosa-Arc, da hat jemand die Steinfrucht. Okay, die Steinfrucht könnte so ungefähr überall vorkommen, aber Perispero mit der Candyfrucht, Cracker mit der Biscuitfrucht, Smoothie mit der Saftfrucht oder der Fringfrucht. Ich weiß nicht genau, ob das schon offiziell übersetzt wurde. Ja, sind auf jeden Fall Dinge, wo ich mir denke, die hätten in einem anderen Arc nicht funktioniert. Ja, Das wäre dann doch sehr lächerlich geworden. da stimme ich auch zu. Und ich frage mich, wonach die denn schmecken. Das Aber ist eine gute Frage. wenn du jetzt die Jungfer da ausfringst, wonach schmeckt die denn? Also im Grunde sind das alles Kannibalen da. Ja, schmeckt das denn nach Blut oder nach Schweiß oder wonach? Ich denke, sie nimmt nur die qualitativ hochwertigen Teile, die dann gut schmecken. Keine Ahnung. Ja, naja, gut. Man sieht noch, Daifuku heißt er, der dritte Sohn. Hat man den schon mal gesehen? Nee, die beiden hat man, also Ofen und Daifuku hat man bisher noch gar nicht gesehen, glaube ich. Nochmal wieder neue Charaktere. Mhm. Okay, Ofen ist natürlich die Frage, was hat der für eine Teufelsfrucht? Ist er zusammen mit Cracker im Tech-Team overpowered? Wenn er ihm quasi dauerhaft Kekse backen kann? Wir wissen es nicht. ja, auf jeden Fall, ich denke, Oda will uns damit sagen, eine Konfrontation Mannschaft gegen Mannschaft wird auf keinen Fall eine Option werden. Ich glaube ich auch, es sind mittlerweile einfach zu viele und dafür sind es zu wenige auf Capone und Ruffys Seite. Und es sind ja nicht nur die fünf, man sieht später im Hintergrund auch noch den Büchertypen sehen oder stehen oder den hier, ach wie heißt die Ministerin denn? Ach, ich weiß, auf jeden Fall auch noch welche von denen, gegen die Ruffy gekämpft hat und Nami außerhalb der Stadt. Da sind nicht nur die anwesend. Also eben, die Unterweltbosse können wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen vielleicht was drauf. So. Ist halt die Frage, wem sie sich eher anschließen. Bei dem Vogeltyp, der ja mit der Germa 66 irgendwie Bündnisse zu haben scheint, könnte ich mir vorstellen, dass er sich eher auf unsere Seite schlägt, sag ich jetzt mal. Vielleicht kann er aber auch gar nicht kämpfen halt und ist halt einfach nur so ein krasser Vogel. Wirtschaftstyp, ja. Ein krasser Vogel. Übrigens, ich habe nochmal über meine Theorie vom letzten Mal nachgedacht, dass er eigentlich Morgans heißt. Was auch geil ist, es gibt ja auch Moorhühner, also er ist quasi eine Moorgans. Wow. Nur nicht ganz richtig geschrieben. Ich weiß nicht, ob die da in Japan die Moorhühner kennen. Ja, aber wäre nicht das erste Mal, dass Oda versucht, sowas anzulehnen und sich dann denkt, na gut, lasse ich das eine O eben weg, aber Gans passt schon, so Moorhuhn, Moorgans. Ja. Man müsste halt mal wissen, was er für ein Vogel ist. Das ist schwer zu erkennen, Bibo, aber das ist ja kein Vogel. Wie ich schon letztes Mal sagte, Bibo gone rogue. Ja. Er hat genug von der Sesamstraße. Er macht jetzt sein eigenes Ding in der neuen Welt. Und macht eine Wirtschaftszeitung. Das ist auch ein... Wie hieß denn nochmal das Mammut, was mit Bibo immer rumgelaufen ist? Das war doch so ein... Boah. Hieß er nicht Schnuffel oder so? Ja, ebenso. Ich glaube schon, das ist zu lange her. Aber wir sehen was danach, was sehr interessant ist, nämlich das Bild von Mutter Karamell. Ja. Die anscheinend, okay. So sieht es aus, könnte so ein Nonnen-Outfit sein, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, aber Nonnen rauchen nicht, oder? Nein, tendenziell würde ich sagen nicht. Wenn man sich mal Bilder von Mutter Teresa anguckt, vom Outfit her passt es relativ gut. Ja, aber sie sieht nicht so nett aus wie Mutter Teresa. Ja, gut. Weiß ich, so intensiv habe ich mich mit Mutter Teresa jetzt nicht beschäftigt. Ich habe nur so gedacht, so Nonnenoutfit, so Ordensschwester, das passt eigentlich ganz gut, habe mal eben gegoogelt. Karamell. Ich habe ja irgendwie auch schon bei den Untergrundbossen vor einer Woche, zwei Wochen, waren die Untergrundbosse? Letzte Woche, oder? Ja. Mir gedacht, ich finde es schade, dass wir niemanden kennen. Ja. Ich hätte jetzt das einen geilen Plot-Twist gefunden, wenn es Dr. Kulea gewesen wäre. Oder Crocodile, okay. okay, ja. Es wäre auf jeden Fall lustig gewesen und so what the fuck-mäßig, aber ja, Mutter Karamell, was soll man zu ihr sagen? Jemand hatte im Reddit geschrieben, dass die gewisse Ähnlichkeiten zu Bonnie aufweist. Ich hab das dann mal nebenbei. Also, es kann natürlich sein, weil alte Frau mit der Teufelsfrucht ist alles möglich. Ich habe es mal nebeneinander gelegt. Geringfügig. Also die Augenbrauen und der Mund und auch dieser Lippenstift mit diesem Kussmund, das ist schon ziemlich genau. Aber ohne die Haarfarbe ist das halt einfach unmöglich zu sagen. Ja, ich glaube, da wird ein bisschen zu viel reininterpretiert. Also. Glaube ich auch. Für mich ist das eher so eine Mischung aus Dr. Kulea und der Transe, die Sanji zuerst auf der Insel gefunden hat. Mit dem Riesenkopf da. Das weiß ich nicht. Hat auch ein bisschen was von der Oma von Amazon Lily irgendwie. Ach, genau. Die Nygon. Hieß sie Nygon? Keine Ahnung, wie sie hieß. Ja, gut. Könnte alles sein. Ich glaube, da kann man jetzt unendlich spekulieren. Aber vielleicht nicht über, wer sie ist, sondern vielleicht über ihre Rolle können wir vielleicht ein bisschen spekulieren. Ich denke, die Formulierung von Big Mom, ihrer Retterin und die Nonnentracht weist schon darauf hin, dass es irgendwas, dass sie vielleicht aus Gutmütigkeit Big Mom gerettet hat, könnte ich mir vorstellen. Dass die vielleicht so als kleines Kind irgendwie einsam auf dem Meer herumtrieb und sie hat sie gefunden und im Kloster großgezogen oder so. Ja, oder die war vielleicht Leiterin eines Waisenhauses und hat Big Mom aus der Armut gerettet. Sowas kann natürlich alles sein. Es gibt dann noch den Typen, der dann fragt, der will dann wissen, in welchem Zusammenhang oder in welchem Verhältnis die beiden entstehen. Da wird Big Mom sofort wütend und schreit ihn an, wag es ja nicht in meinen Erinnerungen herumzukramen. Mhm. Die Frage ist, was macht Big Mom da? Der Typ scheint ja offensichtlich ohnmächtig zu werden. Ich denke mal so mit Haki irgendwie, Königshaki irgendwie. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde das im Manga immer schwer zu erkennen, ob gerade jemand Königshaki einsetzt, leider. Aber dieses etwas dunkle, diese dunkle Aura könnte schon sein. Ja, das wäre dann quasi unser erster Kaiser, den wir mit Königs... Nee, Blödsinn. Moment. Ja, okay, Shanks hat gegen das Seemonster Königshaki eingesetzt. Aber ja, ist ja auch egal. Das ist kein großer Punkt, würde ich mal sagen. Ja, aber sie scheint sehr schnell wütend zu werden und nur mit Geschenken wieder besänftigt. Ja, sie lässt sich auch sehr schnell wieder mit Geschenken einfach beruhigen. Mhm. Ganz vielen Geschenken. Ich finde das ein bisschen inkonsequent, ehrlich gesagt, weil für mich war auf der Fischmenscheninsel so, dass sie nur Essen interessiert. Da hat Ruffy ja die Schätze angeboten und sie hat sie quasi nur, weil Peckoms und Tamago sie bequatscht haben, hat sie die Goldschätze angenommen. Mhm. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen inkonsequent, dass sie jetzt so mit verschlossenen Kisten, wo sie jetzt nicht vermuten kann, dass da Candy drin ist. Die können ja auch einfach leer sein. Ja. Oder es sind einfach ein Haufen Gold drin. Also, oder Bomben. Oder Bomben. In einer auf jeden Fall, das wissen wir ja. Ja, aber Big Mom, dass sie auf einmal auf diese Geschenke so abgeht. Also bei der Tamate-Baku-Box. Der Fischmenscheninsel-Box. Kann ich das ja auch verstehen, dass sie so ein bisschen was Mythisches, was Legendäres hat, diese Box. Aber diese 0815 Schatzkisten, dass sie jetzt auf einmal so angehimmelt werden von Big Mom. Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Ja, und dann gehen wir eigentlich auch schon wieder zu Capone und Co. Mhm. Die sagen, ja, Vorbereitungen laufen, wir haben alles dicht gemacht, kommt keiner mehr raus. Mhm. Bei der Kiste gerade noch, um bei der Fischmenscheninsel Kiste noch einen Satz zuzusagen. Es wird ja gesagt, dass die jetzt beim Bankett aufgemacht wird. Das heißt, wenn alles nach Plan verläuft, wird die Truhe gar nicht in Aktion treten. Ja. Da wir sie jetzt aber so prominent sehen, denke ich mal, können wir davon ausgehen, dass sie irgendwie in Aktion treten wird. Ja, weil wahrscheinlich der Plan nicht so funktionieren wird, wie sie es denken. Jo, dann wären wir bei Capone zurück, außerhalb der Halle. Halle? Da passiert eigentlich auch nicht viel, außer dass hier der eine Typ macht das Tor kaputt, nachdem das gelauscht hat. Ja. Sieht ziemlich fies aus, muss ich sagen. Irgendwie so, da das Gesicht so abgeschnibbelt. Mhm. Ja. Zwischen Caesar auch noch so ein kleines Hin und Her, aber jetzt nicht groß irgendwie neue Informationen, ehrlich gesagt. Die Strohhüte schlafen, ruhen sich aus und Jimbe sagt, ja, 10 Minuten, bevor es losgeht, werde ich die schon wecken, mach dir mal keine Sorgen. Ist dir aufgefallen, wer da fehlt? Du, nee. Doch. Doch, ich dachte, das wäre der da hinten. Nee, also ich habe es zweimal rübergeguckt und ich konnte Brooke nicht entdecken. Kann natürlich ein Fehler sein, aber wir sehen in einem Panel sogar Brûlé und Diesel im Hintergrund. Vielleicht ist es beabsichtigt. Ich dachte, das wäre Brooke gewesen. Nee, wir sehen ihn nicht. Also Nami schläft auf Choppers Bauch. Ich finde es sehr geil, wie Carol schläft. Einfach so Kopftisch. Einfach so frontal nach unten. Ja, vielleicht ist Brooke irgendwie mit einer Sonderaufgabe betraut oder hat führt was anderes im Schilde. Vielleicht hat er sich wieder gegen die Puppe von Big Mom ausgetauscht. Wäre ganz, ganz witzig. Wäre die Rettungsaktion zwar ein bisschen sinnlos gewesen, aber kann natürlich sein. Und Jimby, wie wir ihn kennen, er sorgt für Ordnung, ist der Stratege, ist durchdacht. Ja, und dann sind wir schon wieder bei Pudding und Sanji. Und Sanji hadert mit sich selbst, denn Pudding macht einen auf süß und kriegt ihn damit halt ein kleines bisschen immer wieder rum. Ja. Er muss sich dann immer wieder zusammenreißen. Von wegen, nee, die ist ja böse, aber sie ist auch so süß. Ja, also ganz ehrlich, wenn Sanji darauf jetzt wirklich nochmal reinfallen sollte und irgendwas wegen ihm an dem Plan schiefläuft, dann bin ich wirklich ein bisschen angepisst, ganz ehrlich. Also, irgendwann muss es Sanji doch auch mal verstehen, oder? Ich meine, für sein Schauspiel, so heißt ja das Kapitel auch, scheint es ja ganz gut zu sein. Sie scheint ihm das ja abzukaufen. Aber, also allgemein die beiden, das finde ich bisher noch nicht so stimmig. Das hat mir Oda noch nicht so rübergebracht, dass es wirklich irgendwie plausibel ist. Ja. Also vorher hat sie nur ein falsches Spiel gespielt, jetzt spielen quasi beide ein falsches Spiel. Aber ich finde Pudding als Charakter immer noch sehr, sehr uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Ja, gleichfalls. Die hat weder vom Charakterdesign noch von der Kraft etwas, was ich cool finde, wo ich sage, ja, das ist ganz, ganz cool. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt wirklich der Plan wegen Sanji schieflaufen sollte, bin ich wirklich ein bisschen mad. Ja. Weil ich meine, die haben den schon 5-mal jetzt aus der Scheiße rausgeholt. Und ja, ohne die Strohhüte hätte er quasi einfach eine Kugel im Kopf. Ja, dass man langsam verstehen, dass er dadurch alle anderen in Gefahr bringt. Ja. Wir sehen dann auf der nächsten Seite nochmal eine Riesenseite mit den, ja, wie die Tea Party vorangeht. Ich finde ganz interessant, oben in der Mitte scheint ein Mink Ichi etwas zu zeigen, also Ichi-Chi, also der Erste quasi. Nämlich ein Blatt Papier, was auch dieser Totengräber da neugierig zu betrachten scheint. Ja, und unser erster Windsmoke scheint da ein bisschen geschockt von zu sein. Hast du da eine Idee? Zumindest. Ja, ich glaube, schwierig. Ich habe erst gedacht, dass wissen, welche Rolle dieser Mink hat, ne? Ja, ich habe erst gedacht, vielleicht der Steckbrief von Sanji. Warum auch immer, weiß ich nicht. Hab mir aber dann gedacht, die Windsmogs haben ihn ja von Dead or Alive zu Only Alive ändern lassen. Daher müssten sie ihn eigentlich kennen. Ja. Frag mich auch, also Mink ist cool, immer geil. Vor allem vielleicht mit Pedro, vielleicht jemand von den Nox-Piraten, der quasi da geblieben ist. Könnte alles sein. Ja, Raiju weiter sehr, sehr besorgt. Sonst scheinen eigentlich alle Spaß zu haben da auf der Party, würde ich mal behaupten. Da sieht man dann auch, wie du schon letzte Woche meintest, wegen Panda-Man, ist tatsächlich jemand dabei, der eine Panda-Mütze, Kapuze auf hat. Ja. Und ich denke, bei dem Bild muss man auch mal noch etwas ausführlicher darüber sprechen, was das jetzt wirklich mit diesen Wesen alles auf sich hat. Also diese Frau mit der Panda-Mütze scheint jedenfalls den Zähnen nach eine Fischfrau, also eine keine Meerjungfrau, sondern halt eine Fischmenschenfrau zu sein. Der ihr gegenüber sitzt, scheint eine Art Froschmensch zu sein. Ist halt die Frage, sind das alles Homies? Oder gibt es wirklich neben den Minks noch die Vogelmenschen und noch die Reptilienmenschen oder so? Oder Amphibienmenschen? Das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Es könnte halt alles sein. Ich würde jetzt also bei dem Frosch spontan davon ausgehen, dass es sich dabei wirklich um einen Frosch mit Seele handelt, weil wir haben ja auch schon ein Krokodil gesehen. Ja, aber ich denke, da ist Oda uns auf jeden Fall noch einiges an Erklärungen schuldig. Und warum speziell der auch was so den aussieht, als Vogelmensch. würde er aus der amerikanischen Revolution kommen. Der sieht ja ein bisschen aus wie Benjamin Franklin so. Stimmt. Oh, die Haare stimmt, die Brille. Ja, und ganz links am Rand sehen wir noch Capone, wie er einmarschiert. Ich glaube, so nah war Ruffy Big Mom noch nicht, oder? Nee. Und ja, Katakuri sitzt da neben Judge. Und der scheint da einfach beruhigt seinen Tee zu trinken. Ja. Alles ein sehr, sehr interessantes Setup, finde ich. Wo wir im Prinzip nur darauf warten, dass die, ja, Dass dass da alles explodiert. ja der Tropfen auf den heißen Stein. Genau. Auf der letzten Seite sehen wir dann noch, wie die beiden, also das Brautpaar, Pudding und Sanji auf Zeus und einer Teetasse in die Halle hinein geritten kommen. Capone scheint das Schauspiel von Sanji, vermeintliche Schauspiel, so überragend zu finden, dass er seinen Plan schon in Gefahr sieht. Sehe ich ehrlich gesagt auch. So wie Sanji guckt, könnte auf jeden Fall drauf reinfallen. Und Und dann ja. die Nachricht, nächste Woche kein Kapitel. Nee, leider nicht. Müssen wir uns mal gucken oder mal schauen, was wir da noch alternativ dann für die Woche liefern. Aber ich denke, da wird uns schon was einfallen. Glaubst du denn, nächstes Kapitel, also in 2 Wochen, wird die Action beginnen oder meinst du, wir sehen dann vielleicht mal noch was anderes? Ich glaube noch nicht, dass Action losgeht. Vielleicht am Ende. So der Anfang davon, aber ich glaube noch nicht, dass es halt nächste Woche damit losgeht. Ja. Wahrscheinlich erstmal noch ein paar Gespräche mit den Gästen oder noch ein bisschen Vorgeplänkel, bevor sie sich das Ja-Wort geben und so. Ich glaube noch nicht, dass es richtig losgeht. Gut. Was ich noch sagen wollte, ich finde, das letzte Panel zeigt ganz schön, dass Capone keinen Verrat plant. Das war ja an vielen dann auch schon so, sind die Theorien aufgepoppt, dass Capone halt quasi. Natürlich benutzt er die Strohbande irgendwie als Köder oder als die Elemente, die sich am meisten in Gefahr begeben, aber dass er jetzt doch mit Big Mom zusammenarbeitet und eigentlich den geheimen Masterplan hat, die Strohhüte für immer auszuschalten, das denke ich mal, seine Schweißperlen da im letzten Bild zeigen da eigentlich eher das Gegenteil, würde ich behaupten. Positiv hervorzuheben ist auch noch, also wir bekommen riesige Seiten mit echt sehr, sehr schönen, detailreichen Zeichnungen. Von der Optik her, ich fand alle Kapitel bisher schön, war vielleicht sogar das Beste dieses Jahres. Ja, allein von der Animation her, vom Zeichenstil. Ja, alles passiert echt viel. Wir bekommen unendlich viele Gesichtsausdrücke zu sehen. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf, zu sehen, wie es weitergeht. Das muss im Anime super bunt sein, eigentlich. Ich bin gar nicht so heiß darauf, ehrlich. Es gibt ja auch schon manchmal so Leute, die das dann halt kolorieren. Also quasi so einfach, wie sie es gerade möchten. Es wird natürlich sehr viel Zuckerguss, sehr viel Weiß, Pink, Grün, Rot. Weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Ich finde das Schwarz-Weiß eigentlich ganz schön, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Aber bis dahin ist es ja auch noch. Bis der Genau. Anime soweit ist. Ja, Ja. wahrscheinlich 1,5 Jahre oder so. Naja, ein Jahr vielleicht, weiß ich nicht. Ja. 52 Folgen. Ja, mit Pausen eher 45, 40. Naja, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich habe Bock aufs nächste Kapitel, bin aber. Jetzt die letzten 3 Kapitel waren jetzt nicht so, dass sie mich irgendwie vom Hocker gerissen haben, wenn ich ehrlich bin. Also das letzte Woche fand ich geil. Mit den Ja, wegen den ganzen. Vorstellungen, aber nicht, weil groß was passiert ist, fand ich. Nee, nee, eben. Ja. Gut, Gut. dann wären wir durch für 861. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Macht es gut, ciao. Tschö.